Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und unsere Streitfrage heißt heute: Sind Märchen gut für Kinder? Die Geschichten von bösen Hexen und schönen Prinzessinnen, von blutrünstigen Wölfen und tapferen Königssöhnen sind uralt, Jahrhunderte und Jahrtausende alt. Sie wurden von Generation zu Generation weitererzählt. Für Kinder waren sie anfangs wohl gar nicht bestimmt. Es waren Geschichten von und für Erwachsene, in denen gemordet, gefoltert und vergewaltigt wurde. Das änderte sich vor allem durch die Brüder Grimm, die im 19. Jahrhundert Märchen sammelten und aufschrieben, teilweise entschärften und sie zu den berühmten Kinder- und Hausmärchen machten. Und siehe da, viele Kinder lieben bis heute die schaurig schönen Geschichten von Schneewittchen, Rotkäppchen oder Frau Holle. Aber sind diese Geschichten auch gut für Kinder? Oder ist das alles schwarze Pädagogik voller Gewalt und autoritärer Herrschaft, eine romantische Verklärung altmodischer Rollenmuster? Das ist das Thema dieser Streitkultur. Und bevor ich Ihnen meine beiden Gäste vorstelle, hören wir ein paar berühmte Sätze aus berühmten Märchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, hatte aber eine schöne Tochter. Die Alte war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte, und wenn eins in ihre Gewalt kam, machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Es ging aber die Sage von dem schönen schlafenden Dornröschen, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Ruckedigu, ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Vasilisa entzündete einen Kienspan an den Totenschädeln am Zaun und holte Baba Yaga das Essen aus dem Ofen herbei. Das war ein zerstückelter, gekochter Mensch. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da lag es und war so schön, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf und blickte ihn ganz freundlich an. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Passagen aus bekannten Märchen zitiert aus dem großen Märchenbuch, das im Diogenes Verlag erschienen ist. Sind Märchen gut für Kinder? Darüber streiten heute meine beiden Gäste. Aus Hamburg ist uns Stevie Schmiedel zugeschaltet. Sie ist Genderforscherin und Chefin von Pink Stings, einer Protestorganisation, die gegen Sexismus und Geschlechterklischees in Werbung und Gesellschaft kämpft. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Pink für alle, und darin setzt sie sich unter anderem kritisch mit den Rollenbildern in Märchen auseinander. Guten Tag, Frau Schmiedel. Hallo. Und in Berlin begrüße ich Silke Fischer. Sie ist studierte Literatur- und Theaterwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Zentrums für Märchenkultur. Das ist ein Verein und ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich für den Erhalt und die Pflege von Märchen als Kulturerbe einsetzt, mit rund 1500 Veranstaltungen jedes Jahr. Dazu gehören Vorlese- und Erzählauftritte in Kitas und Schulen, Theaterprojekte, Schreibwerkstätten und die jährlichen Berliner Märchentage. Auch Ihnen herzlich willkommen, Frau Fischer. Ich grüße Sie. Frau Fischer, Sie sind als Erste dran und haben zunächst 60 Sekunden Zeit, Ihre Meinung zu sagen. Sind Märchen gut für Kinder? Für Kinder bedeuten Märchen meist die erste Berührung mit Literatur, und Erwachsene erinnern sich auch zeitlebens an sie. Märchen gehören zu den tiefsten und nachhaltigsten Eindrücken, die ein Mensch je erfährt. Sie verbinden die Epochen, Generationen, indem sie Wert und Selbstverständnis der Gemeinschaften überliefert, die sie weiterentwickelt und tradiert haben. Und Märchen erzählen von der glücklichen Überwindung von Widerständen. Ihre zentralen Botschaften sind positives Denken in Verbindung mit Unternehmergeist und Bodenständigkeit. Und die Grundlage aller Märchen ist die Fantasie. Und die Fantasie wiederum ist die Kreativität, von der die Zukunft eigentlich unseres Planeten abhängt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sich nichts besser für unsere Kinder eignet für einen optimalen Start in die Zukunft, nämlich mit den Märchen. Vielen Dank, Silke Fischer vom Deutschen Zentrum für Märchenkultur. Und jetzt kommt die Gegenrede in einer Minute von Stevie Schmiedel von Pink Stings. Was sagen Sie, sind Märchen gut für Kinder? Nein, ich finde nicht, dass Märchen gut für Kinder sind. Auf keinen Fall unkommentiert. Vielleicht sollte man Märchen in der 5. oder 6. Klasse anbieten, aber dann mit ausführlicher Besprechung. Man könnte Hexenverbrennung, man könnte die Geschichte Deutschlands, auch die deutsche Jugendbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man besprechen an den Märchen, aber auf keinen Fall sollten Märchen einfach so konsumiert werden. Denn Märchen, die zementieren Geschlechterrollen, die wir doch längst überwunden haben wollten. Und wenn man sie hört, einfach so, dann bestätigen sie auch die Geschlechterrollen, die wir noch haben und gegen die wir doch auch kämpfen und die gerne abschaffen würden. Und ich weiß, dass ich mit dieser Meinung viele Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht glücklich mache, denn Märchen, wie Frau Fischer schon sagte, sind sehr beliebt. Wir hören sie ganz früh schon. Sie erinnern uns an unsere Kindheit, an unsere Eltern und Großeltern. Und es ist schwer, gegen Märchen vorzugehen oder sie zu kritisieren. Aber doch, das sollten wir heute tun. Frau Schmiedel, wir haben das eben gehört, was Frau Fischer gesagt hat. Märchen erzählen von der glücklichen Überwindung von Widerständen, auch vom Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Das sind ja eigentlich ganz motivierende Motive und Geschichten für Kinder. Was haben Sie dagegen einzuwenden? Überhaupt gar nichts. Und ich denke, es gibt auch viele andere tolle Geschichten für Kinder, die genau das aufnehmen, nämlich die großen Fragen in unserem Leben, die großen existenziellen Ängste, die wir bekämpfen wollen. Ich denke zum Beispiel an Mumin von Tove Jansson, eine Geschichte, die komplett ohne Stereotypen und Archetypen vor allen Dingen auskommt. Denn was wir gerade an Märchen kritisieren, sind ja die Archetypen, die als gottgegeben dargestellt werden, als ob wir die unbedingt brauchten, um im Leben voranzukommen. Literatur ist wichtig, Geschichten sind wichtig. Und trotzdem können wir die alle vermitteln ohne die klassischen Grimms Märchen. Es gibt viele tolle Geschichten. Ich denke zum Beispiel Wind in den Weiden von Graham und andere Kindergeschichten oder Pippi Langstrumpf, die sich etabliert haben, die aber Modernität aussagen, die progressiv sind und die Kindern auch Mut und Willen vermitteln, ohne dabei Geschlechterrollen zu zementieren. Frau Fischer in Berlin, lassen Sie uns mal über die Frauen- und Mädchenbilder in den Märchen sprechen. Die folgen ja häufig diesem Muster. Wir hatten eben schon den Begriff der Archetypen. Die folgen dem Muster. Es geht darum, schön zu sein, brav zu sein, fleißig zu sein. Und mit etwas Glück und Geduld wird man dann von einem Prinzen gerettet. Sehen Sie das kritisch, diese Märchenbilder in den Märchen? Also ich sehe, dass es nur ein einseitiges Bild der Märchen ist. Schade, dass Sie auch bei den Märchen anfangen, vorhin nicht, dass da es ja Frau Schmiedel offensichtlich viel über oder um die Kinder- und Hausmärchener Brüder Grimm gerade geht als Feindbild, dass Sie nicht das erste Märchen der Kinder- und Hausmärchen mit seinem schönen Märchenanfang zitiert haben, nämlich in den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hatte, lebte einmal ein König. Der hatte 3 Töchter. Und das ist nämlich der Anfang des Froschkönig. Und damit öffnen die Grimms gleich ihre Sammlung mit einem Paukenschlag. Weil hier ist es eben kein Prinzesschen, was sich dem Papa unterordnet, der sie zwingen will, einen ekligen Frosch mit ins Bett zu nehmen. Sondern sie handelt zuwider und wirft diesen Frosch an die Wand und kommentiert das auch noch, was eigentlich ungewöhnlich für Märchen ist. Indem sie sagte so, da hast du's, du grässlicher Frosch, und nun wirst du endlich mal Ruhe geben. Also das Bild, dass es nur wartende oder schlafende Prinzessinnen gibt, die von einem komischen Prinzen, der gerade zur rechten Zeit am rechten Ort ist, befreit werden, ist nur eine Seite der Medaille. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Frauen und Mädchen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und alle anderen mit befreien. Und wenn wir uns auch mal die Väterrollen in den Märchen angucken, die Väter haben kaum irgendwas zu sagen. Sie lassen ganz viel zu. Die Kinder müssen alleine irgendwie losgehen und das machen. Und insofern sehe ich das nicht so kritisch. Ich liebe auch Astrid Lindgren natürlich, die mit Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter ganz tolle Mädchengestalten geschaffen hat. Aber auch sie sagt, richtige Märchen handeln vom Allerwichtigsten, von Leben und Tod, vom Unterschied zwischen Gut und Böse, davon, wie schwer es sein kann, Mensch zu sein. Frau Schmiedel, sehen Sie vielleicht die Mädchenfiguren in den Märchen ein bisschen zu einseitig? Ich glaube nicht. Ich glaube, gerade wenn wir Froschkönig angucken, kenne ich unglaublich viele Mädchen, die als das Zeit war, als meine Töchter in der Grundschule waren, gesagt haben, aber das kann doch nicht wahr sein, dass sie diesen glitschigen Frosch mit aufs Zimmer nehmen muss. Und gerade in Zeiten von Nein heißt Nein und Me Too sollten wir doch wirklich drüber nachdenken, warum wir Mädchen Geschichten erzählen, in denen sie einen glitschigen, hässlichen Frosch, obwohl sie mehrfach Nein gesagt hat, mit aufs Zimmer, in ihr eigenes Schlafzimmer nehmen muss. Gerade der Vater ist hier sehr handelnd. handeln. Der sagt nämlich ganz klar, du musst ihn mitnehmen. Und sogar die Wachen im Schloss lachen über sie, dass aber sie hat sich so etwas ziert, versprochen, ihn mitzunehmen. Ja klar, aber sie entscheidet ja dann, dass es unangemessen ist, was er verlangt. Und insofern ist dieses Mädchen sehr selbstbestimmt. Und vor allen Dingen auch so... Gerade, ich meine, gerade das Versprechen ist ja gerade eine große Thematik in MeToo und Nein heißt Nein. Das heißt, selbst wenn wir gesagt haben, ja, ich gehe mit dir ins Bett und im letzten Moment denken, nee, ich will doch nicht, dann ist dieses Ich will doch nicht ganz wichtig zu nehmen. Auch wenn sie ihn an die Wand wirft und er dann zum glitzernden Prinzen wird, ist die Frage, warum muss es dann mit Sexualität, mit Heirat, mit irgendwo Begeisterung durch einen Mann dann gestillt werden? Es heißt ja, nimm schon mal mit ins Bett, das wird schon alles ganz toll hinterher. Das, finde ich, ist die Aussage, die man daraus lesen kann. Und ich finde, gerade heute sollten wir diese Geschichte nicht mehr erzählen. Aber das sind alles Reflexionen. Und Kinder in dem Alter, wo sie die Märchen lesen und so gerne hören, es muss ja irgendwas dran sein an Attraktivität, dass die Kinder das gerne hören wollen. Ich wollte nie Prinzessin werden und ich habe die Märchen aber immer geliebt, weil ich Kraft daraus geschöpft habe. Und das sind eigentlich innere Bilder oder man tauscht Welten. Also wenn man so, man will sich's nicht mit den Eltern irgendwie streiten und so weiter, trotzdem hat man ja Aggressionen und muss die auch irgendwie loswerden. Und insofern sind Märchen ein gutes Ventil, weil diese Geschichten sind, wie ja eingangs auch gesagt wurde, eigentlich nicht für Kinder gedacht gewesen, sondern es sind Welterklärungsgeschichten. Aber da ist so viel geronnene Menschheitsgeschichte drin, dass man auf diese Märchenwelten ausweichen kann und die eben eine Weite geben, was man ausleben kann, was im Inneren des Kindes geschieht. Also ich würde nie den Froschkönig 1:1 zum realen Leben setzen. Viele Psychologen und Hirnforscher, auch Pädagogen, halten Märchen für sehr wertvoll, weil hier eben genau diese grundlegenden Konflikte und Ängste angesprochen werden, Träume und Wünsche, die alle Menschen haben. Frau Schmiedl, können Sie das nachvollziehen, dass Märchen eben genau diese grundlegenden Konflikte erzählen, auch wenn es vielleicht nicht in das, sagen wir jetzt mal, feministische Weltbild passt? Natürlich, es werden grundlegende Konflikte angesprochen, zum Beispiel Kind ohne Eltern, Waisenkinder, immer die Angst, dass die Eltern sterben, ganz grundlegende Ängste, die wir aber auch, wie gesagt, in anderen Geschichten für Kinder finden. Und diese Grundängste, die hat ja auch C.G. Jung aufgenommen, der Psychoanalytiker, der für die Archetypen verantwortlich ist. Und diese Archetypen, die sind gerade in der germanischen Seelenheilkunde zum Beispiel ganz wichtig gewesen. Das heißt, auch die Nationalsozialisten haben diese Grundarchetypen als ganz wichtig erachtet. Und wir haben eine ganz lange deutsche Geschichte mit diesen Archetypen, Märchentypen, Prinzessin, Drache, das böse andere, Prinzen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir diese Archetypen heute noch brauchen. Natürlich basiert gerade unsere Geschlechterkultur auf diesen Archetypen. Aber moderne Geschichten können genauso diese Ängste aufnehmen, den Kindern Lösungen anbieten und müssen nicht in Geschlechtsrollenstereotype verfallen, die wir heute als veraltet betrachten und vor allen Dingen eben auch als ganz schwierig für eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur zur Frage, sind Märchen gut für Kinder? Silke Fischer vom Deutschen Zentrum für Märchenkultur in Berlin streitet mit der Genderforscherin Stevie Schmiedl von der Protestorganisation Pink Stings. In Märchen haben wir ja nicht nur Rollenbilder, vor allem Frauenbilder, sondern es geht auch, vor allem wenn wir über die Kritik an Märchen sprechen, immer wieder um die Gewaltdarstellung, die in den Märchen unkommentiert bleiben oder vielleicht sogar als Mittel der Wahl gut geheißen werden. Frau Fischer, ist das eine Vorstellung von Gewalt, die man heutzutage Kindern mitgeben sollte in Geschichten, in Literatur? Also von den 200 Märchen der Brüder Grimm, wenn wir bei denen bleiben und wenn Frau Schmiedl gern bei der deutschen Geschichte auch bleiben will, sind ja die meisten unbekannt. Also es haben sich ungefähr 50 herauskristallisiert, wo die Gewalt also nicht so im Vordergrund steht. Natürlich können Sie sagen, die böse Königin bei Schneewittchen muss dann in glühenden Schuhen tanzen und fällt tot zu Boden. Aber es sind alles Metaphern. Es wird nicht dargestellt, sie schrie wie am Spieß, es tat ihr weh, das ganze Schloss gellte von ihren Schreien wieder. Also es sind ja nie irgendwelche Reflexionen. Und deswegen haben Kinder einen viel leichteren Zugang zu diesen Bildern. Und Kinder haben ja unrealistische Ängste. Und diese unrealistischen Ängste bedürfen auch unrealistischer Hoffnungen. Und sie fühlen sich also umso sicherer, wenn das Böse wirklich schwer bestraft wird. Aber es wird ja nicht ausgemalt. Also beim es passiert Kopf ab, dann reitet man los, holt das Wasser des Lebens, klebt den Kopf wieder an. Huch, in der Aufregung hat mir den Kopf verkehrt rum angeklebt. Also nochmal Kopf ab, Wasser des Lebens drauf, Kopf in der richtigen Richtung. Also insofern, die Kinder, die noch kein Reflexionsvermögen haben, empfinden das nicht so. Frau Schmiede, ich glaube, Sie wollen antworten auf die Frage zur Gewalt in den Märchen. Genau, also ich glaube, dass Frau Fischer absolut recht hat, dass die Gewalt, die in Märchen erzählt wird, die ist gegen unsere heutigen Filme, die Kinder schon früh sehen, wirklich nicht schlimm. Die Frage ist aber, wer eigentlich Gewalt erfährt in Märchen? Und wenn ich jetzt an die großen Grimms-Märchen denke, die wir übrigens unkommentiert viel in Theaterstücken sehen mit unseren Kindern im Weihnachtsmärchen oder in der schon früh vorgelesen bekommen von Großeltern etc., dann sind es ganz oft wiederum Frauen, die Gewalt erfahren, üble Gewalt erfahren. Und zwar nicht nur tätige Gewalt, wie in glühenden Schuhen tanzen, sich in enge Schuhe quetschen müssen oder am Apfel sterben, sondern eben auch Gewalt wie in allerlei Rau zum Beispiel. Ein Mädchen, die Gefahr läuft, vom Vater geheiratet zu werden. Das sind Märchen, die auf jeden Fall kommentiert gehören und erklärt werden müssen, um Kinder nicht zu traumatisieren und wirklich Ängste wachzurütteln, die sie noch gar nicht hatten. Natürlich gibt es Familien, in denen sexueller Übergriff leider passiert und dann wird auch manchmal dieses Märchen genutzt, um mit Kindern darüber zu sprechen, um einen Zugang zu schaffen. Da kann es therapeutisch sein, aber nur eingebettet wirklich in eine Therapieform. Insofern denke ich, ist auch hier ganz, ganz genau hinzusehen, wer erfährt eigentlich Gewalt und was für Geschlechterrollenbilder sind dahinter zu sehen. Aber wäre das nicht genau die Möglichkeit, die Märchen zu erzählen, Frau Schmiedel, und im Zweifelsfall mit den Kindern auch beispielsweise über die Rollenbilder zu sprechen, die aus vergangenen Jahrhunderten stammen, über die Gewaltdarstellungen zu sprechen und das einzuordnen, wie man es vielleicht mit anderer Literatur auch tun würde. Wäre das eine Möglichkeit, auch kleineren Kindern Märchen vorzulesen oder zu erzählen? Genau, das sagte ich ja eingangs, dass ich glaube, dass Märchen sollten wir auf gar keinen Fall abschaffen. Wir sollten Sie sagten, statt ab der fünften Klasse. Genau. Ich finde, fünfte Klasse ist ein guter Zeitalter oder vielleicht sogar vierte, um mit Kindern über diese Märchen zu sprechen und über die Geschlechterrollenstereotype, die wir darin finden. Denn aus denen versuchen wir uns jetzt zu lösen und man kann an ihnen sehr, sehr gut zeigen, warum sie entstanden sind und in welcher Zeit, das ist ja auch ganz prägnant, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts eben nochmal mit den Märchen so bergauf ging. Und ich denke, dass dann genau der Intellekt auch ausgereift ist, dass man gut drüber sprechen kann. Früher finde ich es schwierig, also wirklich nur mit guter Begleitung ungefähr, als Anti-Literatur oder als Geschichte zu sagen, so wollen wir es eigentlich heute nicht mehr haben. Frau Fischer, bleibe ich ganz firm. Wäre das für Sie eine Alternative, Märchen erst ab der fünften Klasse als Beispiel für Anti-Literatur? Nein, also das eine Kind gruselt sich an der Stelle, das andere an der Stelle, aber das Gruseln ist übrigens auch noch ein schöner Aspekt. Alle Kinder gruseln sich gerne. Das hat ja auch Astrid Lindgren so wunderbar irgendwie ausgeführt. Und wenn man im geschützten Raum, also wenn zum Beispiel vorgelesen wird mit der Mama, mit der Oma, mit dem Papa, ist ja egal. Und es ist gemütlich und man liest dieses Märchen vor. Und dann kann man sich annähern. Und die kleineren Kinder, die es gerne mögen, Märchen zu hören, die haben diese Gedanken noch gar nicht wie Sie, Frau Schmiedel, dass man reflektieren muss und dass man das erklären muss und so weiter. Sondern die sind ja mit einem Fuß, sind sie ja noch in ihrer magischen Welt und mit dem anderen Fuß in unserer sogenannten Zivilisation. Und diese Märchen, die schließen diese Erklärungslücken. Und wenn sie dann größer sind, wenn man dann größer ist, dann fragt man natürlich nach. Und dann sieht man die Geschichten auch ganz anders, die einem vielleicht geholfen haben in der Kindheit, weil man seine Aggression losgekriegt hat oder weil man in eine Patchwork-Familie hineingekommen ist, wo man die Geschwister als Feinde erlebt hat, aber nicht so äußern konnte. Und dann hat man Aschenputtel gelesen und hat durch dieses Märchen also Kraft geschöpft, dass auch das Aschenputtel den Prinzen auch erzwingt, zu ihr nach Hause zu kommen, um zu gucken, wer sie eigentlich ist. Also es sind so ganz unterschiedliche Sachen, die jeden Einzelnen mit den Märchen verbinden. Aber gerade das ist ja das Problem, dass wir deutschen Märchen lieben lernen, ganz früh in unserem Leben, aber weil wir sie so oft Deutsche. Hören und es dann schwerer, oder auch, ja, aber besonders hier in Deutschland mit der deutschen Märchenstraße Nein, und der Märchenkultur. Nein, eigentlich nicht. Gut, aber auf jeden Fall geht es ja darum, dass wir dann später kritisieren müssen, was wir da gehört haben. Dass nämlich ein Dornröschen, das von einem Prinz einfach wach geküsst wird, heute würden wir Komatropfen dazu sagen und ein Riesen- Nein, oder K.O.-Tropfen. Aber das ist doch ein absurd. Riesenproblem. Das ist doch absurd. Nein, das ist nicht absurd. Es ist wirklich wahr, dass es Frauen schwerfällt, heutzutage Nein zu sagen. Es ist ihnen schwer zu erkennen, wann Übergriffigkeit besteht. Und diese Übergriffigkeit finden wir in Grimms Märchen immer wieder und überall. Und deshalb, finde ich, ist es gerade so wichtig, diese Märchen eben nicht so früh zu erzählen. Man kann auch anders Kindern ihre Aggression ausleben lassen, wenn sie wütend sind auf die Patchwork-Geschwister. Man kann es auch anders vermitteln. Und ich glaube nicht, dass wir aus therapeutischen Zwecken unbedingt Grimms Märchen dazu brauchen, sondern ganz dringend immer wieder erklären sollten, wie die Geschlechterrollen dort funktionieren. Vor einigen Jahren hat die damalige Familienministerin Christina Schröder von der CDU gesagt, dass sie viele Märchen sexistisch findet und sie ihren Kindern nur dosiert oder vielleicht auch etwas entschärft vorlesen würde. Könnte das eine Lösung sein, nämlich bestimmte Märchen vielleicht umzuschreiben? Wir kennen das aus anderen Beispielen der Kinderliteratur. In der Pippi Langstrumpf gibt es in neueren Ausgaben eben auch nicht mehr den Negerkönig, sondern den Südseekönig. Und man hat gefunden, dass bestimmte rassistische Ausdrücke nicht mehr drin sein sollen. Also an Sie beide die Frage, sollten wir die Märchen umschreiben? Frau Schmiedel. Ja, das machen schon ganz viele Eltern. Es gibt gerade, wir haben auch Kinderbuchtipps bei uns auf der Seite, auf pinkstings.de. Und viele Eltern sagen, dass sie Märchen einfach andersrum vorlesen. Oder wenn sie das gehört haben oder das Buch schon geschenkt bekommen haben, von der Großmutter zum Beispiel, dass sie einfach, die Kinder können ja oft noch nicht lesen, die Rollen tauschen und darin variieren. So haben sie schon mal was von Märchen gehört und sagen, ja, Märchen kenne ich auch, aber kennen die Geschichte vielleicht ganz anders. Frau Fischer, finden Sie das akzeptabel, Märchen umzuschreiben? Oder tut man damit der Literatur Gewalt an? Also es machen schon ganz viele, aber ich finde es absolut langweilig, wenn zum Beispiel die Wölfe plötzlich Vegetarier werden müssen und Freunde der Geißlein sind und die Hexe dann mit Hänsel und Gretel Kuchen bäckt. Ich finde, es sind langweilige Geschichten, die eigentlich niemanden interessieren. Ich denke, dass Märchen in ihrer drastischen Form manchmal, aber auch poetischen Sprache, das Chaos im Unterbewussten der Kinder bewältigen, die noch an Zauberei glauben. Also ich denke, die Kinder wissen ganz genau, dass das eine ganz andere Welt ist als die Welt, in der sie leben. Und ich finde, da unterschätzt man auch die Kinder, wenn man denkt, das kann man ihnen nicht zutrauen. Und auch wenn Geschichten vorgelesen oder erzählt werden, ist das was ganz anderes, als wenn man es sehen muss. Wenn man es hört, kann man sich so vorstellen, einfach wie man es aushält und hat seine Visionen und seine Version von dem Märchen und kann es auch immer wiederholen. Wir sind fast am Ende unserer Sendung und es gehört mittlerweile schon zu einer kleinen Tradition bei uns, dass wir in der Schlussrunde darum bitten, einmal die Argumente der jeweiligen Gegenseite zu würdigen. Frau Schmiedel, was nehmen Sie mit aus dieser Debatte? Gibt es einen Aspekt bei Frau Fischer, den Sie gelten lassen würden? Ich finde, dass Frau Fischer genau wie ich sieht, dass die Märchen zu therapeutischen Zwecken oder zum Beschreiben von Missständen benutzt werden können. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht gut ist, Märchen Kindern einfach so zu vermitteln, ohne sie zu kommentieren. Und ich glaube, es ist wichtig, ist zu schauen, warum die Märchenkultur bei uns in Deutschland so stark aufrechterhalten wird. Und da ist noch weitere Debatte, wäre noch total spannend mit Frau Fischer darüber. Und auch an Sie die Frage, Frau Fischer. Welches Argument von Frau Schmiedel fanden Sie besonders überzeugend? Ich finde gut, dass sie sich überhaupt auch mit ihrer Organisation um die Rechte von Mädchen und Frauen kümmert und dass man darauf aufmerksam machen sollte, dass auch Märchen benutzt werden können, um den Rollenklischees zu entsprechen. Aber ich würde Sie bitten, doch einfach auch die Schönheit der Sprache und so weiter dieser Märchen und der Archetypen, die diffuse Ängste zu überwinden, lernen, zu beachten. Und auch gibt es ja auch vor allen Dingen jetzt immer im Gespräch Gerald Hüther, dieser Neurobiologe, der absolut von einer ganz anderen Seite kommt und die Märchen also als Zaubermittel für Kindergehirne bezeichnet, einfach mal zu lesen. Ein ganz kleiner gemeinsamer Nenner. Aber wir erzwingen keine Versöhnung. Das ist auch der Sinn dieser Streitkultur. Deshalb danke an Stevie Schmiedel und Silke Fischer für ihre Meinung und diese Diskussion. Das war die Streitkultur zum Thema Sind Märchen gut für Kinder? Diese Sendung gibt es auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.